Zu seiner Zeit zog Nebukadnezar, der König von Babel, heran, und Joachim ward ihm untertan 3 Jahre lang, dann aber fiel er wieder von ihm ab. Da entsandte Jahwe wieder ihm die Streifscharen der Chaldäer und die Streifscharen der Edomiter und die Streifscharen der Moabiter und die Streifscharen der Ammoniter, die entsandte er wieder Juda, dass sie es zugrunde richteten, nach dem Worte Jahwes, das er durch seine Knechte, die Propheten, geredet hatte. Nur wegen des Zornes Jahwes erging es über Juda, dass er sie aus seiner Gegenwart entfernte, um der Sünden Manasses willen, gemäß allem, was er getan hatte, dazu das Blut der Unschuldigen, das er vergossen hatte, so dass er Jerusalem mit unschuldigem Blut erfüllte. Das wollte Jahwe nicht vergeben. Was aber sonst noch von Joachim zu sagen ist und alles, was er ausgeführt hat, das ist ja aufgezeichnet im Buche der Geschichte der Könige von Juda. Und Joachim legte sich zu seinen Vätern, und sein Sohn Joachin ward König an seiner Stadt. Der König von Ägypten aber zog fortan nicht mehr aus seinem Lande aus, denn der König von Babel hatte vom Bach Ägyptens an bis zum Euphratstrom alles erobert, was dem Könige von Ägypten gehört hatte. 18 Jahre war Joachim alt, als er König ward, und 3 Monate regierte er zu Jerusalem. Seine Mutter aber hieß Nehusta, die Tochter Elnathans, und stammte aus Jerusalem. Und er sät, was Jahwe missfiel, ganz wie sein Vater getan hatte. Zu jener Zeit zogen die Diener Nebukadnezars, des Königs von Babel, gegen Jerusalem heran, und die Stadt geriet in Belagerung. Als nun Nebukadnezar, der König von Babel, die Stadt angriff, während seine Diener sie belagerten, begab sich Joachim, der König von Juda, zum Könige von Babel hinaus, er und seine Mutter und seine Diener, sein Obersten und seine Kämmerer. Und so nahm ihn der König von Babel im 8. Jahre seines Königtums gefangen. Und er führte alle Schätze des Tempels Jahwes und die Schätze des königlichen Palastes von dorthin weg und zerschlug alle die goldenen Gefäße, die Salomo, der König von Israel, für den Tempel Jahwes angefertigt, wie Jahwe gedroht hatte. Ganz Jerusalem aber und alle Obersten und alle wehrfähigen Männer, 10.000 an der Zahl, führte er fort als Gefangene, dazu alle Schmiede und Schlosser, nichts blieb zurück außer den geringen Leuten der Landbevölkerung. Und er führte den Joachim hinweg nach Babel, auch die Mutter des Königs, sowie die Frauen des Königs und seine Kämmerer und die Vornehmen des Landes führte er als Gefangene von Jerusalem fort nach Babel. Dazu alle wehrfähigen Leute, 7.000 an der Zahl, und die Schmiede und Schlosser, 1.000 an der Zahl, lauter kriegstüchtige Männer, die brachte der König von Babel als Gefangene nach Babel. Und der König von Babel machte seinen Oheim Matanja an seiner Stadt zum König und wandelte seinen Namen um in Zedekia. 21 Jahre war Zedekia alt, als er König ward, und 11 Jahre regierte er zu Jerusalem. Seine Mutter aber hieß Hamutal, die Tochter Jeremias, und stammte aus Libna. Und er sät, was Jahwe missfiel, ganz wie Joachim getan hatte. Denn wegen des Zornes Jahwes erging es über Jerusalem und Juda, bis er sie aus seiner Gegenwart verstoßen hatte. Zedekia aber ward abtrünnig vom Könige von Babel.